2 Polizei. Zeit. Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6, Baltic X, 7, 8, 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier 5, 6.